gesogen. Servus, habe die Ehre und hallo. Wir haben uns lang, viel zu lang schon nimmer gesehen. Wie geht's euch denn so? Servus die Madeln, grüß euch die Burm, jetzt sind wir da. Wir machen Folks Rock'n'Roll und es kehrt genau so. We salute you. We salute you. Ob Nord, Süd, Ost oder West, wir sind wir da. Der Weg war weit, so weit, nach jedem Regen kommt wieder die Sonne. Beim ersten Blick in eure Augen weiß ich wofür und warum. Wir haben jung und alt vereint, heute tut morgen da. Bis zum nächsten Wiedersehen, irgendwann, irgendwo. We salute you. We salute you. Wir haben uns lang, so lang nie mehr gesehen. Wie geht's euch denn so? We salute you. We salute you. Ob Nord, Süd, Ost oder West, wir sind wir da. Schon erleben, nur für euch da oben stehen und den Weg in dem Moment gemeinsam mit euch gehen. We salute you. We salute.